1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben, wie immer, in der Nacht jetzt von Donnerstag auf Freitag eine freie Runde, eine freie Themensendung. Wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte anrufen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Manuela. Und Manuela ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Manuela. Was ist dein Thema? Mein Thema ist abends, wenn ich habe eine Tochter, die ist jetzt 13 Monate und ich habe einen verheirateten Freund, sag ich mal so. Mhm. Du hattest einen verheirateten Freund? Nein, ich habe ihn noch, ja, genau. Du hast ihn. Der ist aber nicht der Vater deiner Tochter. Doch, der ist der Vater meiner Tochter, ist aber verheiratet. Ja, und wie lange bist du mit dem Mann zugange schon? Seit 2006 im Juni. Ja. Ja, sind wir eigentlich zusammen, aber offiziell auch nicht. Ja, seid ihr eigentlich zusammen, offiziell aber auch nicht? Was heißt das? Der lebt noch bei seiner Frau? Er lebt bei seiner Frau und ja. Und hat er auch noch mit der Frau Kinder? Nein, hat er nicht. Nee. So, jetzt rufst du mich an. Ja, ich habe die Frage, wie du mir helfen kannst. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, ob ich nicht ganz von ihm trennen soll oder mit ihm so das Spiel weiterspielen soll, so wie er es toll findet oder. Also die Situation ist ja nun wahrscheinlich keine befriedigende für dich, wenn du seit 2006 quasi mit ihm verbunden bist oder zusammen bist und ihr habt ein gemeinsames Kind, führt aber diese Beziehung ganz heimlich. Was heißt heimlich? Heißt das wirklich nur ihr beiden wisst Bescheid? Ja, seine Frau weiß es auch, wohl oder übel, aber sie weiß nicht, dass wir noch sexuell zusammen sind. Ach, die weiß, dass es dich gibt und sie weiß auch, dass es ein Kind gibt? Ja. Ach so. Ja, das weiß die Frau. Und was glaubt sie, wie der Stand der Dinge zwischen euch ist? Das weiß ich nicht, weil ich mit ihr kein Wort geredet mehr habe. Ja. Ja, ich habe sie einmal kennengelernt. Naja, was sagt er dir, was sie glaubt? Gar nichts. Das ist so, als wenn es die Frau nicht geben würde. Ach so, das wird totgeschwiegen. Sie war tot, ja genau. Ah ja. Vielleicht erzählt er dem, vielleicht erzählt er ihr irgendwelche Geschichten, dass ihr nur noch ein bekanntschaftliches Verhältnis habt und wegen des Kindes euch trefft ab und so. Ja, genau, das kann ich mir auch vorstellen. Das könnte sein, ne? Mhm. Ja. Wieso trennt er sich nicht von seiner Frau und geht ganz zu dir? Das weiß ich nicht. Ich kriege keine Antwort drauf, wenn ich ihn darauf nachfragen tue. Das heißt, da hast du ihn auch schon einige Male angesprochen? Ich habe ihn schon 1000 Mal gefragt. Und 1000 Mal hat er 365 Tage lang. 365 Tage lang. Fragst du ihn? Immer, da ist nicht gut, dort ist nicht gut, da ist das. Und es kommen immer gute Ausreden. Es gab noch kein Mal in der Zeit eine klare Ansage, nein, ich bleibe bei der Frau, weil so und so. Nein, noch nie. Äußert er sich denn, wahrscheinlich dann auch nicht, wenn das so tabu ist, aber ich frage es trotzdem, äußert er sich über die Qualität der Ehe in irgendeiner Form? Nein. Auch nicht. Also das ist alles irgendwie so ein diffuses Gebilde da, diese Ehe. Ja, genau. Von der man gar nicht so weiß, was los ist und was was wahr ist und was nicht wahr ist. Man kann es nicht. Es ist sehr schwer, also. Die Schwangerschaft, war das ein Versehen? Nein, ich nehme an, dass man mit 40 Jahren das weiß und er hat sich das Kind wahrscheinlich auch gewünscht. Das heißt, er war bei jeder Untersuchung dabei. Das heißt, er hat nicht verhütet? Nein. Und du auch nicht? Nein. Das Aber das wusste er. Ich habe mit offenen Karten gespielt und habe gesagt, ich nehme das nicht an. Und ja. Aber, also für dich war es schon so, du hättest schon gerne ein Kind auch dann von ihm gehabt und darum hast du es darauf ankommen lassen? Nein, ich denke, mit 40 Jahren hat man ja auch eine Verantwortung, also beide tragen eine Verantwortung. Ja schon, aber du hast auch nichts dagegen gehabt, dass du dann schwanger geworden bist. Wir haben aufgepasst, aber es ist halt nun mal passiert und abtreiben, das kann ich nicht. Ja. Aufgepasst, du hast die Pille nicht genommen? Nein, aber ich habe so auch, wir haben so aufgepasst auf jeden Fall, aber. Naja, gut, aufgepasst, keine Kondome, keine Pille und aufpassen geht natürlich meistens schief. Aber egal. Ja, genau. Nun ist es, wie es ist. Er ist 40 Jahre alt, hält dich seit 2 Jahren hin, sagt dir kein Sterbenswörtchen darüber, warum, wieso. Was sagt er denn, was er für dich empfindet? Ja, er empfindet sehr viel für unsere Tochter, also für meine Tochter, Anführungszeichen. Ja. Die liebt er über alles, sagt er. Ja. Aber? Naja. Naja? Ja, ich weiß nicht, wenn man zu irgendwas lieben tut, dann steht man doch dazu, oder nicht? Natürlich. Du hast ja Bedenken und deine Zweifel, dass er dich liebt. Ja, also ich schon, ja. Ich habe da schon so meine Bedenken, ja. Das heißt, er hat das auch noch nie so explizit zu dir gesagt, ich liebe dich. Nee. Also er schreibt es per SMS oder als E-Mail. Ich habe mal nachgeschaut, ja, da stand drin, ich habe dich auch lieb. Oder ja, gut. Liebe Manu oder so wird dann schon geschrieben, ja, in SMS. Aber das heißt, SMS ist geduldig. Ja, und ich habe dich auch lieb oder so. Das ist natürlich so eine Floskel, die allen irgendwie, ja, genau, sagen. Ne? Das hat gar nichts, ja, genau, gar nichts zu bedeuten. Genau. Das ist aber heftig, finde ich. Wenn er zu dir kommt, ja, geht es dann in erster Linie wahrscheinlich um das Kind? Ja, das auf jeden Fall. Und dann Sex? Ja. Ja. Also es vergeht kein einziger Besuch bei dir, wo nicht... Doch, es geht, wenn ich nicht will, ja. Aber sein großes Interesse besteht schon darin, wenn ihr euch seht, dass er mit dir in der Kiste landet. Da spielen beide auch wieder mit eine Rolle, sage ich mal. Du möchtest das auch, aber ihr macht so privat nichts miteinander? Ja, wie denn? Er arbeitet viel. Mhm. Und dann ist er meistens da, wo er herkommt, ist eine größere Stadt. Und dementsprechend, ja. Und wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? 30. 30 Kilometer? 20 bis 30 Kilometer. Mhm. Wie oft seht ihr euch denn überhaupt? Einmal in der Woche mindestens, beziehungsweise er würde öfters gern kommen und ja. Mhm. Er sagt das tatsächlich, dass ihr so, dass er sich mit dir, also dass er sagt, wir sind zusammen? Ich weiß es nicht, ob er das sagt. Bestimmt sagt das seine Eltern nicht und in den anderen Freundeskreisen sagt das bestimmt auch nicht, dass es noch eine Tochter gibt. Mensch, Maria, das würde das mich... Das wird alles totgeschwiegen, sag ich mal so. Das würde mich so wahnsinnig wütend machen. Das würde mich so wütend machen. Ja, nicht nur dich. Das ist mein Problem, warum ich auch angerufen ja habe. Wie komme ich da jetzt weiter in der Situation? Oder beziehungsweise, wie komme ich wieder aus der Situation raus? Ja, ich meine, wie kommst du da raus? Indem du dem ein Ultimatum stellst? Oder den das habe ich doch schon 365 Tage schon gemacht. Ja, vielleicht dann ein bisschen zu oft und mit zu wenig Konsequenzen. Ein Ultimatum wirkt nur dann, wenn man sich auch daran hält, was man auf den Tisch gelegt hat. Und letztendlich muss das bedeuten, bei dir, in der Konsequenz wärt ihr dann getrennt und würdest du dich von ihm trennen. Mhm. Dann Schluss. Aber dann gibt es ja noch meine Tochter. Gut, dann müsst ihr da halt und eine... Und die möchte ich aber nicht, dass die dorthin geht zu ihm und zu seiner Ehefrau und dass die dann auf heile Welt spielen. Das ist das, was ich nicht ertragen kann oder möchte. Ja, gut. Das ist jetzt erstmal eine zweite Frage. Die erste Frage ist, wie du klar... aus dieser Sache rauskommst oder wie sich die Sache für dich gut regelt. So bestimmt nicht, wenn du es so weiterlaufen lässt wie jetzt. Ja, genau, das ist so bestimmt nicht. So, und das, was heißt das? Das heißt, dass du dem sagen musst, also entweder machen wir jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen oder wir lassen es gänzlich sein. Und dann müsst ihr ein Arrangement finden, wie er mit dem Kind umgeht. Hm. Wenn das Kind mit nach Hause kommt und was meinst du damit, dass er da auf heile Welt macht? Ja, dass seine Frau und dass er halt das zusammen, dass die dann meine Tochter so gesehen betürzen, beziehungsweise versuchen, auf ihre Seite zu ziehen. Naja, also wollen wir nicht mal zu weit spekulieren. Wichtig ist, dass er sie ordentlich behandelt. Das ist das Allererste. Und das noch Erstere quasi ist, dass du eine klare Linie in dein Leben bringen musst. Ich glaube, dass das nicht in Ordnung ist, was du da machst oder was ihr da macht. Dass du das so mit dir machen lässt, so meine ich es, weißt du? Hm. Er spielt irgendein Spielchen mit dir, was auch ja, immer. Ja, genau, der spielt mit beiden, Anführungszeichen. Absolut, also, so hört sich das an. Beziehungsweise mit mir am meisten das Spielchen. Und ich versuche halt einfach meine Tochter da zu beschützen und... Weißt du, das Schlimme daran ist, dass jetzt auch noch ein Kind ins Spiel gekommen ist. Dass er, wenn er dich da irgendwie so als Begleitbeziehung hält, Dann hätte er das ja so machen können, aber nicht das noch verkomplizieren, indem jetzt ein neuer Mensch da ist. Aber der ist nun mal da und da muss man sich jetzt darauf einrichten. Ja, das ist auch ein Sonnenscheinkäferchen. Ja. Ich bin froh, dass es sie gibt, aber das Ganze hätte ich mir niemals so kompliziert vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, aber du warst ja schon ein bisschen vorgewarnt. In der Zeit davor lief das ja auch schon alles komisch. Du hattest vielleicht davor wusste ich, ja, komisch gelaufen ist schon alles, aber da war das noch nicht ganz so deutlich. Vielleicht hattest du auch die Hoffnung, dass wenn ein Kind da ist, dass er sich dann eher zu dir bekennt und zu dir kommt. Ja, vielleicht im Unterbewusstsein. Ja, das ist natürlich oft eine schlimme Taktik, die man da fährt. Egal. Wie auch immer. Also ich habe es ja nicht mit Absicht jetzt gemacht. Also wenn schon, für mich war das so, wenn schon steht man zu einem oder man steht nicht zu einem. Oder man sagt, du bist nur meine Geliebte, mit dir habe ich den Spaß und ich bleibe bei meiner Frau. Also Manuela, genau das musst du sagen, finde ich. Und dann musst du eine klare Konsequenz ziehen. Aber ich kriege keine Antwort, das ist ja mein Problem. Ja, dann zieh eine Konsequenz. Ich muss mir meine Antwort selber geben. Okay, dann zieh eine Konsequenz. Also dann hast du kein Verhältnis mehr mit diesem Mann. Da müsst ihr euch zusammensetzen und musst du sagen, pass auf, jetzt müssen wir eine Regel finden, wie wir mit dem Kind umgehen, wie du auch Kontakt mit dem Kind pflegst. Ja, ich möchte aber nicht meine Tochter unbedingt halt in Anführungszeichen außer Hand geben, wenn ich nicht da bin. Okay, aber das ist jetzt eine zweite Problematik, Manuela. Da muss man dann drüber nachdenken, wie es läuft. Wir reden ja jetzt darüber, wie du dich in dieser Beziehung verhältst. Mhm. Und das ist der falsche Weg, glaube ich, den du gerade gegangen bist. Und wenn du das noch weitergehst, wirst du unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher. Mhm. So, mehr kann ich dir nicht sagen. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Christian, 61, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Christian. Um was geht's? Ja, also auf Anschluss auf das Thema gestern. Ich bin auch Flugzeugführer, wie man dazu in Amtsdeutsch sagt. Und ich habe auch. Also Pilot? Pilot. Ja. Und bist du noch? Entschuldige, bist du es noch oder warst du es? Nee, ich bin es noch. Du bist mit 61, darf man das? Ja, bis 65. Ach. Fliegst du so richtig ist große... Gewerkschaft bedingt, dass die größeren Gesellschaften das dann nicht mehr dürfen. Und die kommen die letzten 5 Jahre dann auch zu uns. Und fliegst du so richtig diese fetten Dinger, die großen Düsenjets? Na, also das ist noch Fokker Friendship. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein Turboprop von 20 Tonnen und wir haben 6 Tonnen Ladung. Naja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ja. Und wir fliegen für so Paketdienste in der Nacht. Mhm. Und das war 1997 im Herbst, da ist mir ja also wirklich so was ganz, Dramatisches passiert, könnte man fast sagen. Also für uns war es verhältnismäßig dramatisch, weil das ja bei uns in Ausbildung eigentlich weniger geübt wird. Mhm. Es war auch ein Vogelschlag, aber in großer Höhe. Und zwar abends spät, also um 23:30 abends, so um 12 Uhr sollten wir landen in Köln. Mhm. Da waren wir in Anflug, also wir waren noch in 10.000 Fuß, also 3 Kilometer Höhe. Mhm. Und da bin ich wohl in einen Schwarm Kranige geflogen. Um die Zeit? Ja, im Dunkeln. Das die fliegen? Ist also sehr verwunderlich. Das ist ungewöhnlich, ne? Das ja, sehr ungewöhnlich, da rechnet man ja nun gar nicht mit. Mhm. Aber das müssen wohl Zugvögel gewesen sein. Die hast du aber nicht gesehen, ne? Die natürlich nicht. Die kann man nicht sehen. Nein, die kann man nicht sehen. Im Dunkeln sieht man es ja eh, da kann man eigentlich draußen, sieht man nichts. Ja, und da ist uns dann, da war schon viel kaputt. Allerdings, die Windschutzscheibe an der rechten Seite von der Co-Pilot war kaputt. Ach so. Aber nicht so kaputt, dass der Wind da reindreht. Das sind ja 2 Scheiben, nicht? Und da ist eine Heizfolie dazwischen und die erste Scheibe war kaputt. Wie habt ihr das gemerkt? War das so ein Knall, den ihr gemerkt habt? Das gab einen großen Knall. Du hattest einen Co-Piloten bei dir? Ja, wir haben immer einen Co-Piloten. Sind diese Tiere nur an die Scheibe geknallt oder auch in die Triebwerke gekommen? Und da ist also die Verkleidung vom linken Triebwerk war weg. Ach, die war ganz weg. Konnte ich also von meinem Sitz aus schon sehen, ja. Mhm. Aber ansonsten konnte ich nicht sehen, ja gut, und dann habe ich ja den die Controller Bescheid gesagt und... die Parameter von den beiden Triebwerken, das ist immer das Erste, wo man nachschaut, nicht? Man hofft, dass da nichts kaputt ist. Und die waren aber alle im grünen Bereich, wie man das dann so sagt. Ja. Und wir mussten dann die Geschwindigkeit drosseln, weil wenn die Scheibe kaputt ist, dann darf man da eine gewisse Geschwindigkeit nicht überschreiten. Das ist ja alles nach Liste, wird dann eine Liste abgearbeitet, nicht eine Emergency Checklist. Und dann sind wir in rechte Linie auf der erstmöglichen Bahn von Köln dann auch gelandet. Mhm. Und nach der Landung war das weiße Flugzeug mehr rot als weiß. Also das muss ein Schwarm gewesen sein. Und waren bestimmt also 5 oder 6 Stück haben wir ja erwischt. Oh ja, das heißt, da bist du auch oder seid ihr kurz auch vielleicht im, ja, an einer Katastrophe vorbeigeschrammt? Ja, das könnte man ja unter Umständen im Nachhinein sagen. Das Flugzeug war voll mit Beulen und ja, gut, ich meine, ja, na, ist das ein Turboprop und da geht das Vogel, die Vögel, die gehen nicht so schnell in den Triebwerke rein, ja, weil die Propeller, die drehen davor, ne? Ja, an Bord warst nur du und der Co-Pilot, oder? Ja, nur wir beide. Nur ihr beide, ja, weil wir haben Fracht, nicht? Ja. Ich vermute mal, dass du bist jetzt 61. Ja. Wie viele Jahre fliegst du schon? Ja, ich habe mit 15 mit Segelflug angefangen. Also ein ganz alter Hase. Ja, mehr oder weniger. Ich bin zwar immer so auf diese F-27 hängen geblieben, aber, nee, aber ich bin auch seit 84 bei der Firma. Und war das denn dieser Vorfall das schon Heftigste, was du bisher erlebt hast? Das ist wirklich das Heftigste, was ich erlebt habe. Ja. Was wäre denn eigentlich geschehen, wenn die Scheibe vorne bei euch im Cockpit ganz durchgeschlagen worden wäre? Naja, das wäre für den Co-Pilot unter Umständen nicht so gut ausgegangen, kann ich mir mal vorstellen. Wird man da rausgesogen? Oder? Nee, das ist zu klein. Ich meine, wir haben auch ein sogenannte Differential Pressure, ne, das ist auch eine Druckkabine, aber in 3 Kilometer Höhe sind die Druckunterschiede dann doch nicht mehr so hoch, zumal wir ja die Kabine wird ja runtergestellt, die wird also quasi wieder aufgepumpt. Ja. Und ja, Gott, da wird man nicht rausgesogen. Ja. Das ist ja so. Aber kein Mensch kann sich erklären, warum diese Vögel gerade in der tiefen Nachtzeit. Das ist ja, was ich von einem Ornithologe irgendwann mal gerne wissen möchte, wie das möglich ist, dass wirklich, also mitten in der Nacht da in 3 Kilometer Höhe da ein Schwarm. Und es ist ja eigentlich, ja, es gibt wenig Vögel, die ja ohne Horizont fliegen können. Mhm. Denn genau wie Menschen sind Vögel eigentlich auch zweidimensional. Mhm. Nicht? Also die bräuchten einen Horizont. Vielleicht meldet sich ja ein Ornithologe bei uns, der das vielleicht erklären könnte. Ich würde dich aber gerne, wo ich nun gerade jemanden vom Fach hier an der Leitung habe, bitten, wie hast du denn wie bewertest du denn diese spektakuläre Notlandung auf dem Hudson River in New York? Ja, na, das ist eigentlich schon eine fliegerische Meisterleistung. Ist es, also, ne? Ja. Im Simulator üben wir das ja auch, nicht? Also, aber da geht man eigentlich also generell davon aus, dass eine Landung auf Wasser nicht gut ausgeht. Ja, da waren ja auch Tiere im Spiel, Vögel im Spiel. Ja, das waren natürlich offene Triebwerke, das waren also ohne Propeller, das ist ein Airbus gewesen. Und genau. Da, ich meine, die größte Gefahr ist ja auch immer beim Start, nicht? Dass man Vogelschlag kriegt beim Start. Ja. Und das liegt, da die Verantwortung liegt auch bei der Flughafenbetreiber, das soll dafür sorgen, dass die Vögel, dass die frei sind. Aber da kann natürlich kein Mensch die immer gewährleisten. Also, würdest du sagen, dass dieser Pilot da schon das war eine fliegerische Meisterleistung. Eine große Leistung hingelegt hat und viele Menschenleben gerettet hat. Das würde ich schon sagen. Ja. Nicht? Also, und vor allem, ich meine, da hat er wirklich drüber nachgedacht, wie er das Flugzeug auf dem Wasser aufsetzt. Nicht? Also, ja, das war intuitiv alles richtig gemacht. Ja, naja, wie gesagt, ich meine, man übt das schon in der Ausbildung. Ja, klar, aber im Simulator tun wir das ja regelmäßig üben. Nicht? Also, das, ich meine. Sag mal, wäre es. Das habe ich mir sofort überlegt, als ich diese Bilder aus New York gesehen habe. Wäre es rein theoretisch möglich, in einem extremen Notfall, dass ein so großes Flugzeug auch in Köln, oder was heißt in Köln, aber irgendwo auf dem Rhein landen würde? Ja, ich meine nur, das wäre theoretisch möglich. In Köln wäre es nicht nötig, weil... Wegen der Brücken? Nee, hier sind ja genug freie Flächen eigentlich. Ach so. Ja. Nicht? Also, und ja gut, das kann man sich ja so kurz nach dem Start wahrscheinlich nicht aussuchen. Und vielleicht wäre Köln dann etwas ungünstig mit dem Siebengebirge und Westerwalter an der Seite, nicht? Also, da müsste man dann... Aber von der Breite würde der Rhein ausreichen? Ja. Aber ich glaube nicht, dass in Köln jemand der Rhein sich da aussuchen würde. Ich meine, das ist in New York ein bisschen anders, wenn man da von LaGuardia kommt und er war ja eh schon in der Linkskurve und dann ist an der anderen Seite ist New York, das ist doch ziemlich viel, da hat er nicht viel Wahl gehabt. Ja, das stimmt. Ja. Also ein Held. Ja. Ein Held. Ja, also der hat natürlich im Grunde genommen ja nur das gemacht, was er gelernt hat. Ja, klar. Also, aber gut umgesetzt, sagen wir so. Aber der hat das wirklich, ich finde das schon eine Meisterleistung. Zumal der Airbus ist ein Flugzeug der sogenannte vierte Generation. Das nennt man Fly-by-Wire. Also all diese menschlichen Inputs, die man an den Rudern gibt, die werden elektrisch an den Rudern weitergegeben. Das geht alles als mit elektrischen Impulsen, das ist ein Computerflugzeug. So, gut, dass das gut gegangen ist und natürlich auch gut, dass deine Sache 1997 da glimpflich abgelaufen ist. Ja. Ich danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja, Domian, vielen herzlichen Dank auch für deine schönen Sendungen immer. Dankeschön. Das größte Vergnügen. Danke sehr, sehr nett von dir. Ja, und alles Gute. Dir auch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Für euch kostenfrei. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, hier live, im Radio, im Fernsehen, über was auch immer, ruft an 0800 220 50 50. Ich bin verbunden mit Tim. Hallo Tim. Ja. Du bist 22. Ja, genau. Hallo Tim. Um was geht's denn? Ja, und zwar, also, dass ich jetzt mittlerweile alleine lebe und früher mit meinen Eltern zusammen gelebt habe und die hatten mich halt ziemlich oft geschlagen. Die waren Alkoholiker. Mhm. Seit wann lebst du alleine? Ja, seit ich 20 bin. Ja. Also ich hatte auch zwischenzeitlich bei einer Pflegefamilie gelebt. Ja. Ja, die waren eigentlich gut zu mir, aber irgendwie haben sie mich auch teilweise ausgenutzt, muss ich sagen. Mhm. Also dein Thema ist der Alkoholismus deiner Eltern und deine Vergangenheit. Ja, genau. Das lastet irgendwie ziemlich auf mir andauernd. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn das früher? Was haben deine Eltern mit dir gemacht? Ja, also mein Vater ist ziemlich oft ausgerastet, also wirklich, also früher ging das eigentlich, damals hat er immer nur Streit mit meiner Mutter gehabt und so, und die hatten sich ziemlich oft in die Haare gehabt und ab und zu ist es auch mal passiert, dass er sie geschlagen hat und so. Dass er sie geschlagen hat und dich dann auch? Ja, aber das kam dann erst später, also erst, ich weiß nicht, bis ich 10 war, war alles eigentlich ganz normal, da hatte meine Mutter ja auch noch nicht getrunken, sondern nur mein Vater, und ja, als ich dann so 13 Jahre alt wurde, ab da ging es dann richtig heftig. Das ist natürlich auch krass, wenn beide Eltern Alkoholiker sind. Das ist ja der Horror, ja. Der Horror schlechthin. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch zwei kleine Schwestern. Die lebten dann auch mit in der Familie und haben das auch alles mitgemacht? Ja, aber die waren da ja noch zu jung, die haben da nicht so viel von mitgekriegt. Als du 13 warst, wie alt waren die da? Meine Schwester ist jetzt 16 und die andere ist 14. Ne? Also die ist jeweils, die eine ist 8 Jahre jünger wie ich und die andere ist halt hier 4 Jahre jünger. Ja, naja gut, ein bisschen haben sie ja schon auch schon mitbekommen. Wie lange, du hast dann bei deinen Eltern gewohnt, bis wann? Du sagst gerade, du warst zwischendurch auch bei einer Pflegefamilie. Ja, und zwar mit 14 bin ich da hingekommen, weil das Jugendamt mich da weggeholt hatte. Ja, und wie lange warst du dann in der Pflegefamilie? Bis ich 20 wurde. Halt, ach so. Das heißt, du bist aus deiner wirklichen Familie schon sehr lange raus jetzt. Ja, aus der richtigen Familie schon sehr, sehr lange. Ja. Und dennoch und geht dir das so nah? Bitte? Ich habe auch schon seit 6 Jahren keinen Kontakt mehr mit denen. Mhm. Und dennoch geht dir das heute so nach und nahe, dass deine Eltern, deine leiblichen Eltern Alkoholiker sind? Ja, ich habe jetzt 6 Jahre nichts mehr von denen gehört. Ich weiß nicht, wie es denen geht, ob die überhaupt noch leben. Also mein Vater hat ja auch eine Leberzirrhose. Hast du denn keinen Kontakt zu deinen jüngeren Schwestern? Auch nicht mehr. Die leben in einer anderen Pflegefamilie als die, in der ich damals groß geworden bin. Und ich habe die Adresse auch nicht und alles. Ach so, da ist alles kaputt gegangen. Mhm. Mhm. Hat der Vater dich schlimm geschlagen damals? Ja, kann man wohl sagen. Ne? Also hin und wieder mal habe ich eine Bierdose auf den Kopf gekriegt oder so eine Falle. Mhm. Ja, ab und zu mal, ja, also nicht so derbe, dass ich immer blute oder so, aber ab und zu mal schon, ne, aus der Nase mal oder so. Mhm. Und öfters gab es eigentlich immer so Backpfeifen oder so. Und die Mutter ist nicht dazwischen gegangen? Ja, anfangs schon, aber die hat dann natürlich immer auch einen an den Hals gekriegt. Mhm. Jetzt hast du 6 Jahre keinen Kontakt zu deinen leiblichen Eltern. Mhm. Weißt nicht mal, ob sie noch leben oder wie es ihnen gesundheitlich geht. Interessiert es dich denn? Ja, irgendwo vermisst man sie schon, ne? Das sind ja die Eltern von mir, ne? Also die haben mich ja bekommen, ne? Also ich weiß nicht, ich kann denen irgendwie nicht die Schuld dafür geben. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so passiert, ne? Meine Mutter ist dann irgendwann so halt mitgezogen mit meinem Vater seiner Trinkerei. Gibt es war sie ja ganz normal und ganz lieb, ne? Ja. Ja, das wollte ich gerade fragen. Gibt es auch schöne Erinnerungen so an ganz früher? Ja, wo wir zum Beispiel mal im Tierpark waren oder sowas. Mhm. Da warst du noch ein kleiner Kerl. Mhm. Ja. Die Pflegefamilie, wie hat die dich behandelt? Ja, ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie ausgenutzt gefühlt. Ich musste mal alles sauber machen und dann nochmal einkaufen, wurde ich geschickt und so, ja. Also da bist du quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Keine großartige Verbesserung. wollte ich gerade sagen. Also sonst waren die eigentlich gut zu mir. Also mir ging es ja nicht schlecht vom Geld her und alles. Also die haben sich auch um mich gekümmert, dafür gesorgt, dass ich immer meine Hausaufgaben mache in der Schule und alles. Was machst du denn heute? Ja, heutzutage mache ich einen 400-Euro-Job im Getränkemarkt. Ja, hast du einen Schulabschluss? Hast du? Was habe ich? Einen Schulabschluss. Ja, einen Hauptschulabschluss. Ja, aber keine Lehre gemacht? Nee. Nee, warum nicht? Ja, kam nicht dazu. Also ich habe ja auch eine Menge Bewerbungen geschrieben und so, aber ja, habe halt nichts gefunden. Und lebst du jetzt alleine oder hast du eine Freundin? Nee, ich ganz alleine. Ganz alleine. Hast du Freunde? Ja, die habe ich auch alle verloren. Also führst du ein relativ, also ein ziemlich einsames Leben. Ja, also früher ging das eigentlich, ne? Die haben aber auch nie wirklich bei meinen Sorgen zugehört. Und irgendwie wurden die alle immer verlogen. Die haben alle angefangen zu koksen irgendwann und da habe ich mich lieber von den Fern gehalten. Mhm. Dieser 400-Euro-Job, wie viele Stunden in der Woche bist du damit beschäftigt? Knapp 20. Ja, dann bleibt ja eine ganze Menge freie Zeit. Was machst du dann so in der freien Zeit? Zu Hause sitzen, am Internet oder am PC, also ja, irgendwas machen. Mhm. Oder halt Xbox spielen, irgendwie so vertreibe ich mir schon meine Freizeit. Also da habe ich auch Freunde. Also die sind da immer online und so. Ja, Online-Freunde, aber so real gibt's keine nahen Menschen. Nee, wie gesagt, ne, also ich habe mich lieber von denen ferngehalten, bevor die mich auch mit in diesen Sumpf reinziehen. Mhm. Du wirkst auch so, Tim, wie du so sprichst, das heißt du schon, ja, ziemlich traurig drauf. Mhm. Stimmt. Ja, ich habe ja keine wirkliche Freude mehr am Leben. Mhm. Das hängt natürlich mit der schlimmen Vergangenheit zusammen und auch vielleicht mit der Situation jetzt, die ja auch nicht so berauschend ist. Ja. Wäre ja schon toll, wenn du, also wenn es irgendwie mal vielleicht klappen könnte, dass du doch nochmal einen Anlauf unternimmst für eine Lehre. Weil dein ganzes Leben nur so rumjobben ist ja auch nicht so das Wahre. Ja, also ich hatte da ja auch im Getränkemarkt gefragt und so, aber die haben leider keinen Ausbilderschein, also da kann keiner ausbilden von denen. Mhm. Hättest du denn einen Traum, den du so vor dir her schiebst? Den du einfach so im Kopf hast? Ja, eine Familie zu haben mit ja, so ein oder zwei Kindern, also das würde mich wirklich glücklich machen. Ne? Ja, ja. Und ja, wie gesagt, eine Ausbildung wollte ich ja ganz gerne machen. So, ich hatte damals einen Kumpel, Rico hieß der, ja. Und der hatte halt auch eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Zu dem habe ich immer aufgeblickt, weil das würde ich auch ganz gerne lernen. Mhm. Also die Richtung so Einzelhandel wäre schon dein Ding? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, nochmal zurückzukommen auf deine Eltern, wenn dir da so am Herzen liegt und wenn du dich da so mit beschäftigst, warum machst du keinen Versuch, sie, ja, Kontakt zu ihnen aufzunehmen? Ja, einerseits, ich weiß nicht, ich würde gerne mit denen sprechen oder so, aber die haben ja natürlich auch kein Haustelefon, weil die das ganze Geld ja vertrinken. Aber du weißt, wo die wohnen, ne? Ja, ich weiß, wo die wohnen. Wohnen die in deiner Stadt? Nee, die wohnen in Wilhelmshaven. Ist das weit weg von dir? Ja, kann man so sagen, ne? Also 45 Kilometer circa. Okay, kann man ja mal irgendwie hinkommen. Ja, also ja, natürlich, ich bin auch gelegentlich da in Wilhelmshaven, ne? Weil ich habe da ja, wie gesagt, hier eine Menge Vergangenheit dran und so. Mhm. Also ich bin hin und wieder mal irgendwelche Verwandte besuchen, aber wirklich Kontakt habe ich nicht mit denen. Mhm. Also das ist, wenn dann mal so eine Stunde sitze ich dann da und dann, weiß ich nicht, ich kann nicht lange da bleiben, ich muss immer irgendwie weg. Vielleicht, man weiß ja gar nicht, was nun passiert ist in all den vielen Jahren, vielleicht ist würde deine Mutter sich ja sogar sehr, sehr freuen, wenn sie von dir hören würde. Könnte die eigentlich zu dir Kontakt aufnehmen, wenn sie wollte? Weiß sie, wo du lebst? Nee. Nee. Versuch es doch einfach mal, Tim. Du hast ja nichts zu verlieren. Indem du einfach beispielsweise mal hinfährst und guckst mal da, wo die, ob die da noch wohnen und was da los ist. Ja, also geguckt habe ich mal. Ich bin da ja mal unauffällig vorbeigelaufen, so. Mhm. Und ja, da brannte aber auch kein Licht und nichts, ne? Naja, gut, das heißt ja nichts, ne? Das heißt nichts. Aber weißt du, was mir jetzt noch mehr am Herzen liegt, ist, dass wir im Hintergrund noch ein bisschen ausführlicher mit dir reden. Denn ich glaube, da hängt schon eine ganze Menge andere Sachen noch dran. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn du noch ein paar eigene Schritte unternehmen würdest. Was das sein könnte, erklären wir dir gleich im Hintergrund. Mhm. Denn irgendwie fände ich es ganz gut, wenn du vielleicht jemanden hättest, mit dem du regelmäßig reden könntest, der dir so ein bisschen zur Seite steht und damit du so ein bisschen vorankommst auch. Ja, das wäre natürlich was. Wäre was, ja. Vielleicht, ich würde mich freuen, wenn wir dir ein bisschen helfen könnten. Dazu bitte ich dich jetzt gleich aufzulegen und dann wirst du von Sabine, meiner Psychologin, angerufen. Dann könnt ihr erstmal in Ruhe noch ein bisschen weiter plaudern. Mhm. Ja? Und okay. Da mit den Eltern kannst du dir ja mal überlegen. Also zu verlieren hast du in dem Sinne ja nichts. Ja, da haben sie eigentlich recht, aber... Mhm. Ihr könnt das ja gleich auch nochmal weiter besprechen im Hintergrund. Okay. Lieber Tim, viel Glück wünsche ich dir. Okay, alles klar, danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist Narina. Guten Morgen. Hallo. Narina. Ist das dein richtiger Name? Nein. Nein. Ich dachte ja so, Narina habe ich ja noch nie gehört. Ich habe aber schon mal mit dir telefoniert, das ist aber schon 3 Jahre her. Da habe ich jetzt im Moment keine Erinnerung dran. Liebe Narina, was geht's denn heute? Es geht darum, dass ich vor 3 Jahren in meiner eigenen Wohnung vergewaltigt wurde. Mhm. Und ich habe damals auch Anzeige erstattet. Jedoch sind halt von Seiten der Polizei und der Staatsanwaltschaft viele Pannen geschehen. Und das Ende war eigentlich, dass ich nach 6 Monaten dann einen Brief erhielt von der Staatsanwaltschaft, wo einfach nur kurz drin stand, da ich mich zu wenig gewehrt habe, könnten sie dem Täter nicht nachweisen, dass es gegen meinen Willen geschehen ist. Magst du den Vorgang nochmal kurz beschreiben, was geschehen war? Es war halt, ich war neu in der Stadt, ich kannte niemanden, bin wegen meiner Ausbildung hier hingezogen und habe einen jungen Studenten kennengelernt, der mir dann schulisch auch so ein bisschen geholfen hat, eine Nachhilfe. Mhm. Und an dem einen Abend wollte er dann halt mehr. Also wie genau das jetzt alles abgelaufen ist, das weiß ich selber überhaupt nicht mehr. Also ich habe irgendwo totales Blackout. Ich weiß noch, dass wir uns unterhalten haben und dass er dann irgendwann angefangen hat, mich auszuziehen. Und das Nächste ist dann halt, dass ich im Badezimmer saß und telefoniert habe mit einer Freundin. Also dazwischen, das ist alles weg. Habt ihr Alkohol getrunken? Ja, ich nicht. Du nicht? Hat er dir irgendwas vielleicht in deine unalkoholischen Getränke reingetan? Nee, ich habe gar nichts getrunken. Ach, gar nichts getrunken. Und hast keine Erinnerung daran, an das, was geschehen ist, so im Detail? Also ich weiß halt, dass er mit mir geschlafen hat und dass ich geweint habe und dass ich gebettelt habe. Aber irgendwo fehlen da Stücke. Das ist das, was mich so wahnsinnig macht, dass ich nicht genau sagen kann, was da dann... Ja. Wie erklärst du dir das, dass die Erinnerungslücken da sind? Ich denke, es ist einfach eine normale Schutzfunktion irgendwo. Aufgrund des Schocks, der dir da angetan wurde. Ja. Der entstanden ist. Ja, kann sein. Ja. So, dann, wann ist der Mann gegangen? Na, als er fertig war. Es hat vielleicht 20 Minuten gedauert und dann ist er gegangen. Und hast du dann die Polizei schon sofort benachrichtigt? Ich habe erst eine Freundin angerufen und gebeten, zu mir zu kommen und die hat dann in meinem Namen bei der Polizei angerufen. Mhm. Und dann sind in der Nacht noch Polizisten gekommen oder du bist zur Polizei gefahren? Die sind gekommen, leider nur Männer. Und sind dann auch gleich mit mir ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Haben dann allerdings auf der Fahrt mehrfach betont, dass es wichtig wäre, dass ich nicht lüge. Und haben dann während der Behandlung meiner Freundin und auch mir Fangfragen gestellt. Was sind Fangfragen? Ja, so wie konnte der Mann sie so und so ausziehen, wenn sie so und so lagen? Oder sich bei meiner Freundin erkundigt, ob ich irgendwie öfters mal irgendwie Geschichten erzählen würde? Mhm. Oder weil ich halt durch vorherige sexuelle Missbräuche schon einige Klinikaufenthalte hinter mir habe und halt auch Diagnosen habe und das war halt für die ein Indiz, mir überhaupt nicht zu glauben. Mhm. Ja, vielleicht kein Indiz, dir nicht zu glauben. Dass die Leute natürlich fragen, ist natürlich legitim. Ne? Dadurch, das ist ja noch nicht gegen dich gerichtet. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo wirklich sich etwas ausgedacht wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Also das hat nicht direkt mit dir etwas zu tun. Ich glaube, das ist Routine, dass die erstmal sehr genau nachfragen. Ja, aber ich fand das sehr extrem. Also dass sie mehrfach betont haben, was passiert, wenn ich lügen würde. Und auch diese Fangfragen und sich bei meiner Freundin so genau zu erkundigen, was für ein Mensch ich bin, ob ich sowas machen würde. Und das klang für mich einfach so, als würde mir überhaupt keiner glauben. Und das war in dem Moment für mich sowas von schrecklich. Mhm. So, wie ging es denn weiter? Ja, es war halt, Spurensicherung kam. Ich bin dann auch für einige Tage ausgezogen, musste dann natürlich irgendwann in meine Wohnung zurück. Und dann stand der Typ halt noch zweimal vor der Tür. Der stand noch zweimal vor der Tür, obwohl du ihn angezeigt hattest? Ja. Und ich hatte beide Male dann die Polizei benachrichtigt und beim zweiten Mal haben sie ihn dann halt auch im Haus aufgreifen können. und haben dann direkt vorm Haus mit mir noch eine Gegenüberstellung gemacht, wo ich 2 Meter von dem entfernt stand und sagen musste, ob er das jetzt war oder nicht. Mhm. Ist es zu einem Prozess gekommen? Nein, weil es kam halt nur der Brief von der Staatsanwaltschaft. Ach so, wie du gerade gesagt hast, ja. Da war die Formulierung, sag's nochmal. Da ich mich nicht genug gewehrt hätte, könnten sie dem nicht nachweisen, dass es gegen meinen Willen geschehen ist. Wann hast du diesen Brief bekommen? Circa 6 Monate später. Mhm. Wie lange ist das Ganze jetzt her? Jetzt im Januar genau 3 Jahre. Ja. Und du rufst mich heute an? Ja. Weil? Weil ich einfach irgendwo auch nicht mehr weiter weiß. Also es macht mich so dermaßen fertig. Ich wohne in derselben Stadt, ich wohne im selben Stadtteil. Ich sehe den Typen mehrfach in der Woche. Und es belastet natürlich auch meine Beziehung zu meinem Partner. Ach, du hast einen Freund? Ich habe einen Freund. Mhm. Jetzt, damals nicht? Den hatte ich noch nicht. Ja. Ist dieser Mann denn in irgendeiner Weise nochmal zudringlich geworden oder ist er an dich herangetreten? Oder hat er irgendwas gesagt zu dir? Nein. Nein. Der hat seit dieser Gegenüberstellung dann einen Bogen um dich herum gemacht? Ja, ich habe den noch einmal dann gesehen, so ganz nah auf der Polizeiwache, weil die Polizistin dann auch sagte, ja, gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller nach Hause, in 5 Minuten haben wir einen Termin mit dem Täter. Mhm. Und da ist er mir da auch nochmal direkt über den Weg gelaufen, aber also so direkt angesprochen hat er mich nicht mehr. Mhm. Also du fühlst dich ja schon sehr schlecht behandelt. Ja. Ja. So einige Sachen, die du gerade erzählt hast, klingen auch wirklich merkwürdig, dass dann nur Männer kommen, wenn eine Vergewaltigung angezeigt wird. Auch diese Geschichte gerade, dass die zu dir sagt, gehen Sie mal schnell raus, der Täter kommt gleich, das ist ja keine Art und Weise. Nee, und auch diese Aussage, ich hätte mich nicht genug gewehrt. Ich meine, es gibt doch keine Normen, wonach man sagt, in der und der Lautstärke muss man schreien und um sich schlagen, damit es wirklich gegen den Willen ist. Ich meine, ein einfaches Nein und betteln und so, das muss doch reichen. Ja. Hattest du einen Rechtsanwalt? Nein, weil mir damals auch gar nicht gesagt wurde, dass ich ein Recht darauf hätte. Ach so. Also ich habe es versucht, ein Jahr später, also ich war danach dann einige Monate auf der geschlossenen Psychiatrie und habe dann danach versucht, nochmal mit dem Anwalt dagegen anzugehen. Der sagte mir natürlich, es wird jetzt natürlich keine Möglichkeit mehr bestehen. Er würde den jungen Mann aber wohl kennen, der wäre schon öfters in der Stadt auffällig geworden gegenüber jungen Frauen. Mhm. Du warst in der geschlossenen Psychiatrie danach. Würdest du sagen, dass das eine Folge von dieser Tat war? Ja, definitiv. Also ich habe seitdem mit selbstverletzendem Verhalten, ich hatte damals Suizidgedanken, weil das einfach mich so sehr belastet und man wird jeden Tag daran erinnert und auch dieses Gefühl nicht zu wissen, was in diesen Minuten passiert, wo ich keine Erinnerung mehr von habe. Das ist wirklich sehr schlimm, wenn du jetzt in 3 Jahren dann noch so gefangen von bist von diesem Vorfall und diesem Vorgang. Wie lange bist du mit deinem Freund jetzt zusammen schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Der weiß davon natürlich. Ja. Ja. Was sagt er? Na, ihm tut das alles leid. Er wird mir halt gerne mehr helfen. Aber er kann da auch nicht so viel machen. Ja. Also, es belastet halt die Beziehung. Es belastet Sexualleben. Es belastet alles irgendwo. Mhm. Wahrscheinlich ist juristisch da gar nicht mehr viel zu machen. Das vermute ich mal. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass du versuchen solltest, das über eine psychologische Betreuung, sagen wir mal, so weit wie irgend möglich in den Griff zu kriegen. Hm. Hast du du warst in der Psychiatrie. Gab es danach denn noch eine ambulante Nachbehandlung? Danach nicht mehr. Hm. Würdest du das machen? Ich würde schon gerne, aber das ist halt dieses Gefühl dann, um Hilfe zu betteln. Das war ja bei ihm damals auch, ich habe ihn gebeten, dass er mir hilft bei irgendwelchen Aufgaben und jetzt wieder irgendwo hinzugehen, ja, um Hilfe zu bitten. Und ja, aber Narina, das ist ja nur wirklich, als hättest du einen Arm gebrochen und gehst zum Arzt. Das ist der Job, der kriegt ja Geld dafür. Ja, aber das Gefühl bleibt. Also das, ja, aber da muss man vielleicht ein bisschen gegen. Guck mal, du rufst mich auch an und wir unterhalten uns ganz normal darüber. Und da gibt es halt Menschen, die dafür ausgebildet sind, sich mit so etwas zu beschäftigen. Die kriegen Geld und da ist es ein gegenseitiges Geschäft. Du gehst hin, die kriegen Geld und die helfen dir im besten Fall. Ich würde dir das schon dringend raten. Hm. Ich würde es dir wirklich dringend raten, denn das scheint ja eine schwere, schwere Erschütterung bei dir ausgelöst zu haben. Ja. Und nach 3 Jahren noch so angeschlagen zu sein, da muss was passieren. Somit siegt dieser Mann über dein Leben und das darf nicht sein, weißt du? Das stimmt. stimmt. Eigentlich hat er dir 3 Jahre deines Lebens jetzt schon kaputt gemacht. Hm. Und wenn du jetzt eine gute Beziehung hast, es darf ja nicht passieren, dass die Beziehung deshalb auch noch kaputt geht. Nee, definitiv nicht. Deswegen wäre eine gute therapeutische Betreuung, möglichst bei einer Frau, sicher das Richtige. Ich habe heute Nacht, Gott sei Dank und zufälligerweise, eine Frau hier, eine Psychologin. Mhm. Ich würde gerne, dass du mit ihr noch eingehend sprichst. Ja. Ja? Dann könnt ihr aber alles weitere in Ruhe besprechen und dann vielleicht auch ein paar Pläne machen, wie es weitergeht. Mhm. Ja? Liebe Narina, wünsche ich dir alles Gute von Herzen, dass es jetzt etwas vorangeht. Und wir rufen dich jetzt gleich zurück. Okay, danke schön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hier ist Klaus. Klaus ist 47. Guten Morgen, Klaus. Schönen guten Morgen. Hallo? Ja, warum rufe ich an? Ich arbeite in einem Bereich IT, also Computerproduktion, Überwachung etc. pp. Bei einer sehr namhaften deutschen Bank, die mehrmals verkauft worden ist. Und wir als alte IT-Administratoren, wie wir hier alle so sitzen, in unserer Nachtschicht, so mit knapp 10 Kollegen stehen, also sage ich mal mehr oder weniger vor dem beruflichen Aus. Hat natürlich auch mit der ganzen Krise zu tun, mit der Bankenkrise, dass man da hin und her verkauft. Aktuell bei uns die Bank, die uns jetzt gekauft hat, die wurde auch ein bisschen vom Staat unterstützt und ist dann natürlich auch so schnell wie möglich wieder verpflichtet, die ganzen Sicherheiten, die von dem Staat zugesagt worden sind, in irgendeiner Art und Weise wieder zurückzuzahlen. Ja. Und es geht natürlich immer zulasten der Arbeitnehmer. Das heißt, du stehst kurz vor der Arbeitslosigkeit. Die neue Bank, die uns als alte Bank eines ehemaligen Versicherungskonzerns gekauft hat, die hat jetzt vor, weil sie ihre eigenen Leute mit ins Boot nimmt, uns mehr oder weniger dann outzusourcen an irgendwelche, Druckerbauer und Großrechner-Firmen, die so eine blaue Farbe haben an der Ecke. Und damit spart man sich dann mehr oder weniger Abfindung etc. pp. Traurig an der Geschichte ist natürlich auch, dass das momentan so, ich sage jetzt mal, nicht direkt Mode ist, aber dass es ein gewisser Trend ist. Nur auch gesagt, dass wir, wenn wir früher bei einer Versicherung waren oder wir waren bei einer Bank oder bei diesen großen, ich sage Razzia Farm, Heidelberger Zement und wie es alle heißen, war man sicher in diesem Unternehmen. Man hatte eine Zukunft. Ich selbst bin zweifacher Familienvater, eine kleine Immobilie hier in der Nähe von Frankfurt. Ja. Und ja, wie geht es weiter? Im Hartz IV kannst du die Hütte verkaufen und kannst mehr oder weniger, Taxi fahren, wenn denn überhaupt noch einer einsteigt. Ja. Ist es denn jetzt schon ganz klar oder steht es nur zu befürchten? Also wir haben das schon, war schon absehbar. Wir hatten erst eine Arbeitsplatzsicherung bis 2011 so knapp. Und da jetzt die Bank uns als Bank gekauft hat, kann die natürlich jetzt völlig neu agieren und dann ist natürlich die Arbeitsplatzsicherung auch null und nichtig. Also es wird sich bestimmt bis zum Sommer hier so vollziehen, dass wir dann in irgendeinem Auffanggesellschaft landen. So, du hast eine kleine Immobilie, sagst du, du hast Frau und Kind. Zwei Kinder. Und das ist natürlich dann eine ganz harte Geschichte, wenn man plötzlich dann quasi vor dem Nichts steht. Wie lange hast du jetzt bei dieser Bank gearbeitet? Also ich 8 Jahre und mit mir sitzen hier Kollegen in der Nachtschicht, die sind schon 30 und länger Jahre da. Die Chancen, im gleichen, ähnlichen Beruf was zu finden, sind wahrscheinlich unmöglich im Moment. Unmöglich. Du bist 47 Jahre alt, das ist natürlich wirklich hart und in unserem ganzen Jugendwahn nimmt man dann auch eher die 25-Jährigen aus eurem Bereich als denn die 47-Jährigen. Ja, die Seniorität, die kostet natürlich auch ein gewisses, die hat natürlich auch seinen Preis und wenn ich dann jemanden nehme, der Informatik abgebrochen hat mit 25, der kostet die Hälfte von dem, was ich habe. Ja, genau. Ja. Ist denn das Häuschen wenigstens bezahlt? Ich sage mal, das ist zu über 50% bezahlt, ja. Das heißt, da ist immer noch eine ganze Menge übrig. Mhm. Ja, das sind natürlich auch Ängste, die mich quälen und natürlich auch hier die ganzen Kollegen hier. Das ist also eine Richtung, wenn man jetzt zum Beispiel den Herrn Zumwinkel nimmt oder der größte Fauxpas in den letzten Wochen, was Finanzen betrifft, ja, war zum Beispiel auch der Herr Meckle von Ratio Farm, der macht also Aktien, Spekulation in mehrfach 100 Millionen Euro Höhe. und wartet, dass VW in den Keller geht, die Aktie, und die steigt natürlich horrend, und er hat an einem Tag, weil es so ein spezielles Kaufverfahren war, hat er dann mehrere hundert Millionen Euro verloren, springt feige vor den Zug, setzt Heidelberger Zement dagegen, und dann denke ich halt, bei der Heidelberger Zement sitzen halt Leute wie du und ich, die füllen diesen chemisch Zeug, schütten die in oder füllen die ab in irgendwelche Säcke, schon seit 20, 30 Jahren Staublunge, und Heidelberger Zement steht jetzt auch kurz vorm Verkauf. Ja. Ich glaube, das ist die Richtung, in die es jetzt momentan geht. Ja, ich glaube, dass das jemand, der so in der Art betroffen ist wie du, gerade auf solche Dinge wie auch Zumwinkel, den du gerade angesprochen hast, das ist eine Provokation, ne? Allerdings. Ja. Ich habe hier schon mal aus Spaß gesagt, vielleicht kaufe ich mal einen Kanister Kerosin und gehen wir hier in den Innenhof bei uns in unserem supermodernen Gebäude und machen mal menschlich Fackel. Ja, so kannst du es natürlich auch nicht machen. Mahnmal. Ja, ja. Aber keine Angst, ihr braucht mich nicht zu der Psychologe durchzustellen. Ich hab das so. habe ich auch jetzt nicht so ernst genommen. Nein, aber das kann ich schon verstehen. Natürlich wird das jetzt juristisch, streng juristisch alles sauber gelaufen sein, da habe ich gar keine Bedenken. Aber man hat das alles natürlich, weil er die Top-Anwälte hat, das so toll gedreht und so geschickt gedreht, dass er da mit einer Bewährungsstrafe und läppischen 800.000 oder eine Million, die für den ein Kleinscheiß sind, Peanuts sind, kommt er davon, ne? Und die Brutalität an dieser Geschichte ist, dass die Jungs eigentlich schon alles haben. Der Herr Meckle zum Beispiel hier mit seinem Ratiofarm und seinem Heidelberg, der war ja schon zischfache Milliardär. Ich meine, er hat das Unternehmen alleine aufgebaut mit seiner Familie. Hut ab, Respekt. Aber wenn ich doch schon Milliarden habe und habe vier erwachsene Kinder, dann gehe ich doch irgendwo hin auf die Insel und gebe das Unternehmen weiter. Nee, da muss er noch spekulieren und setzt unnötig Arbeitsplätze in Gefahr. Dahinter steckt die Gier. Ja, die allerdings. Gier. Ja. Ich merke, dass du oder wahrscheinlich deine Kollegen auch, dass ihr ziemlich, ziemlich bedient im Moment seid. Sehr bedient. So weit, dass ihr auch an unserem System, an unserem Staat zweifelt? Es ist nicht der Staat. Sondern? Also meine persönliche Meinung ist nicht der Staat. Ja, es ist teilweise die Gier. Wenn ich sehe zum Beispiel der Anschu Sein von der der Deutschen Bank, kann ich ruhig sagen, Herr Ackermann, dazu gehören wir leider nicht. Der sitzt in London und Investmentbanker und verdient jedes Jahr vier Milliarden, bis zu 4 Milliarden Euro. Ein einzelner Mann bedient das System. Der Soros, der Grieche, hat damals das Pfund gestürzt, indem er Yen und D-Mark gekauft hat. Da zwingt er das Pfund in die Knie. Ja. Also, wir kleinen Leute ja alle fassungslos davor. Und das sind ja Beträge, die begreifen wir ja gar nicht. Wenn jemand ein Milliardenvermögen hat, das ist mir unfassbar, wie man damit umgehen kann und was man damit macht. Und Mensch, nur ja, aber. Wir sind die breite Masse. Nur wir sind die breite Masse. Wenn wir wegsterben, wenn wir abbröckeln, dann sind wir die Konsume, die einigermaßen Kaufkraft hatten durch ihre Seniorität, durch was auch immer. Wir fallen weg. Wir werden mehr oder weniger nichts mehr kaufen können oder wollen. Und die jetzt Kohle haben, die halten ihr Geld auch ein bisschen zurück, weil sie nicht wissen, welche Richtung das geht. Sag mal, Klaus, könnte das so ernst werden? Du sagst, 50% ist euer Haus abbezahlt. Könnte es, wenn es ganz ernst kommt, so weit sich entwickeln, dass ihr das Haus aufgeben müsst? Also ich sag ja mal, wenn wir gehen müssen hier und es ist keine gescheite Abfindung, jetzt von der Abfindung, wenn du in die Arbeitslosigkeit gehst, wird dir die Abfindung entgegengehalten. So, das heißt, ich muss erstmal von der Abfindung leben und in den Genuss von Arbeitslosengeld zu kommen. Dann gibt es Arbeitslosenhilfe, dann gibt es Hartz IV. Und dann sagt der von Hartz IV, was im Aufkollege, du kannst die Wohnung verkaufen, du hast Eigentum geschaffen, verkauf erstmal dein Auto, verkauf erstmal das, was du dir in den letzten 10, 15 Jahren abgespart hast, und dann kannst du dich wieder beim melden. Das könnte passieren, weil ich muss ja bei Hartz IV einen Offenbarungseid machen letztendlich. Furchtbar. Da hat man habt ihr euch das aufgebaut und dann müsst ihr es unter Umständen wieder abgeben. Genau. Und seid Klaus, das tut mir sehr leid. Das weißt du. Das tut uns alle hier leid. Aber ich dachte, ich rufe da mal an. Ja, ich finde auch sehr oft absolut wichtig, dass man auch mal so ein Thema zur Sprache kommt hier bei uns. Sag schöne Grüße, direkt in Frankfurt sitzt du, ne? Oder sitzt wir sitzen in Frankfurt wie alle. Ich schwinge mal der Kollege, gell? Ja. Ja, die hören alle zu. Genau. Wir werden es nicht ändern können, wir werden... Nein, aber es ist gut, einfach mal... bei Abschneider. Ja, es ist gut, sich zu äußern, in der Öffentlichkeit zu äußern. Genau. Jede kleine Äußerung hat in der Gesamtzahl irgendwann eine Wirkung, bin ich sicher. Ich hoffe es. Lieber Klaus, schönen Gruß an die Kollegen. Alles Gute. Mach ich. Wir hören uns. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Susanne! Nee, nicht Susanne, Susan, oder? Einfach Susanne. 20 Jahre. Ja. Susanne, um was geht's? Also, ich bin verliebt in meine Chefin. In deine Chefin? Ja, wie alt ist denn die? Wie alt ist? Sie ist sehr jung, sie ist 27. Oh ja, das ist auch noch eine junge Chefin. Das ist ja noch, es ist noch eine gute... Geht noch so eben. Geht noch so eben. Ja, genau. Geht noch so eben. 29, 30 hätte ich schon gesagt, naja, komm. Ja, ne, und zwar, ich fange mal von vorne an. Bitte. Wir haben uns vor 4 Monaten kennengelernt. Ich habe bei ihr neu angefangen. Darf ich die Branche wissen oder verrätst Gastronomie. Du dich? Gastronomie, okay. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob jemand zuhört, das ist mir eigentlich auch Wurst. Okay. Okay, also ich habe mich halt in sie verliebt, ich habe sie gesehen, ihre Art und Weise hat mich total fasziniert. Mhm. Und ja, dann habe ich mir aber natürlich keine Hoffnung gemacht, weil sie mir erzählt hat, dass sie eine Partnerin hat. Und ja, ach so, aber sie hat eine Partnerin, das ist schon Partnerin. Mal die Richtung ja, schon mal. Ja, sie ist auch lesbisch, ja. Ja, und du bist das auch schon eine Weile? Und du, das, ja, ja, ich will es eigentlich schon immer. Ja. Und naja, auf jeden Fall hat sie dann immer solche Anspielungen gemacht und ja, da habe ich mir schon gedacht, hä, die hat doch eine Freundin und das geht doch eigentlich gar nicht. Und naja, und dann haben wir uns halt getroffen, mhm. Also durch Arbeit haben wir halt einen Sinne zur Messe gefahren. Mhm. Und da hat sie gesagt, na gut, da komme ich dich ja klar abholen. Mhm. Und da war sie aber viel, viel eher da, als sie eigentlich sein sollte. Dann haben wir noch gefrühstückt. Und im Laufe der Zeit hat sich das dann halt ergeben, dass man ja immer mehr sich getroffen hat. Dann kam der erste Kuss, dann kam der erste Sex. Und es ist nicht nur eine sexuelle Ebene, worauf wir uns befinden. Also ich glaube ja, dass sie mich liebt. Also ich habe gesagt, ist es nur eine sexuelle Ebene? Nein. Also sie beteuert das auch immer wieder, dass... dass es keine Affäre ist. Also wenn ich anfange zu sagen, es ist eine Affäre, dann sagt sie immer, hey, das ist keine Affäre. Okay, aber sie hat eine Freundin. Ja, das verstehe ich halt nicht. Und wie viele Leute arbeiten dann noch mit dir zusammen? In der Gastro, wo sie Chefin ist, wie viele arbeiten da noch? Ungefähr 10. 10, oder so. Das heißt, ihr müsst das da auch ganz streng geheim halten? Ja, sehr, sehr, sehr streng. Also es ist nicht so, dass wir permanent aufeinander sind, mhm. Sondern wir sind meistens alleine und ich sehe sie halt bloß immer zur Ablöse sozusagen. Ich meine, bist du noch Lehrling? Nein, nee. Ich nicht. Ich meine, das ist natürlich eine heikle Situation. Eigentlich lässt man sich als Chef nicht mit einem Angestellten ein. Ja. Es sei denn, die ganz große Liebe knallt rein, da kann man sich nicht wehren. Aber da muss man irgendwie auch klare Verhältnisse schaffen. Was sagt denn die alte Chefin, dass sie eine feste Beziehung hat und jetzt mit dir da rumtuchtelt? Naja, sie beteuert halt immer wieder, dass sie mag irgendwie. Also ich habe den Eindruck, dass sie ihre Freundin gar nicht mag. Also sie sagt auch immer sehr schlechte Dinge gegenüber mir. Also über sie? Also über ihre Freundin sagt sie halt immer, dass sie... Ist die Freundin, die feste Freundin von ihr auch mit in eurem Betrieb? Nein. Und es ist halt so, dass sie halt auch immer sagt, ja, bei dir kann ich so sein, wie ich bin und zu Hause muss ich mich halt immer unterdrücken lassen und da geht's nicht nach meiner Nase. Und warum tut sie es denn? Ja, das frage ich sie auch mal, warum tust du es? Wie lange ist sie mit der Freundin zusammen? Sehr, sehr lange, leider. 5 Jahre und ich denke mal, das hält sie auch bei ihrer Freundin. Ja, oder auch nicht. Das kann eine Chance sein und ein Problem gleichzeitig. Das kann sein, dass du da nicht rankommst. Das kann aber auch sein, dass du da so neuen Wind in ihr Leben bringst, dass sie sieht, wie man auch anders lieben kann und dass sie irgendwann doch die Koffer packt bei der Freundin. Ist die Freundin auch in ihrem Alter oder? Die ist 2 Jahre älter als ich. 2 Jahre älter als du. Ja, Susan, das ist natürlich jetzt eine heikle Situation. Also worum ich eigentlich angerufen habe, also die Situation, die kenne ich ja eigentlich schon, so wie sie ist. Und ich habe mich damit abgefunden, dass wir nie zusammen sein werden. Ach, warum? Ja, das kommt manchmal so durch, weil es ist so aussichtslos. Wir hatten jetzt 3 Tage, wo wir uns immer jeden Tag gesehen haben, was miteinander unternommen haben. Und das war so schön, wo ich mir gesagt habe, na toll, jetzt musst du gleich wieder gehen, weil deine Freundin kommt gleich nach Hause und du willst vorher zu Hause sein, dass es nicht auffällt. Ja. Ja. Wie lange läuft das eigentlich jetzt schon so in der Intensität? Ungefähr ein halbes Jahr. Ja. So, und wieso sagst du, die werde ich eh nie kriegen? Weil ich es langsam aufgebe, weil sie gibt mir keine direkten Antworten. Wenn ich sie frage, was wird denn jetzt? Also ich habe mittlerweile oft gehört, sie zu fragen, weil sie mir entweder gar keine Antwort gibt Ja, oder, die hat Schiss. Entweder hat sie Angst oder sie laviert hin und her, dass sie die Vorzüge von dir versucht zu bekommen. Wir hatten heute ganz am Anfang der Sendung einen ähnlichen Fall. Ja, genau. Dass sie nicht entscheidungsstark ist. Oder man weiß ja auch nicht, was sie vielleicht doch noch Positives in ihrer alten Beziehung da hat. Ja, das, also sie formuliert immer als eine Abhängigkeit. Ja, das ist natürlich schlimm. Also, das ist natürlich ganz schlimm. Also sie hat irgendwie mal mit ihrer Freundin hat sie darauf angesprochen, wie das weitergehen soll. Wahrscheinlich hat die Freundin auch gemerkt, dass es halt nicht mehr das Wahre ist. Aber die Freundin weiß nichts von dir. Nein, sie weiß nichts von uns. Und die Freundin hat halt auch schon so geredet, na, wollen wir uns vielleicht für 2 Monate trennen oder sowas. Aber da hat sie Nein gesagt. Also, das verstehe ich auch nie wieder. Mhm. Auf der einen Seite sagt sie, ich liebe liebe zwei Menschen, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass man 2 Menschen lieben kann. Mhm. Da muss sie nur allen Menschen auch klaren Wein einschenken. Das ist immer die Voraussetzung. Ja. Susanne, das ist das Ähnliche wie vorhin mit Manuela, glaube ich, am Anfang. Du musst da ein bisschen mehr Dampf machen oder dich zurückziehen. Wenn du Dampf machst, besteht vielleicht aber auch die Gefahr, dass du da rausfliegst, ne? Wenn ihr euch verkracht. Schwierige Situation. Also ich habe ein neues Arbeitsangebot bekommen. Wäre vielleicht, also wenn das möglich wäre, aus diesem Arbeitsabhängigkeitsverhältnis rauszugehen, wäre es ideal. Dann hast du die besten Karten und kannst sagen, pass mal auf, jetzt will ich klare Verhältnisse haben. Also das wär so mein Rat für dich, aus dem, wenn das irgendwie ginge, in einen anderen Betrieb zu gehen, dann bist du frei, dann bist du unabhängig. So, und dann kannst du dich ganz normal verhalten wie jede Frau in einer Liebesgeschichte, wie man es kennt. Hm? So, okay. Susanne, viel Glück. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Und Sebastian begrüße ich noch herzlich. Der ist auch 20. Hallo Sebastian. Ja, hallo Domian. Sebastian, um was geht's? Ja, also du hast gerade so einen zweiten Ort, so einen dritten hast du gesagt, dass das schlimm wäre, dass die beiden Eltern alkoholkrank wären, also alkoholsüchtig, ne? Dass das schlimm ist. Ja, dass das schlimm ist, genau. Also da wollte ich auch noch kurz, also vorab zu sagen, dass meine beiden Eltern auch, also drogenabhängig sind. Mhm. Mhm. Also beide Hasch, also mein Vater, aber der ist auch noch heroinabhängig. Also das ist auch mein Problem. Also ich bin jetzt auch, seit 6 Jahren bin ich also auch drogenabhängig. Du bist auch drogenabhängig geworden, letztendlich durch deine Eltern? Ja, also, kann man so sagen, ne? Das heißt, die tragen die Verantwortung dafür? Ja, also mit denen habe ich aber auch schon lange keinen Kontakt mehr. Also ich wohne schon, seitdem ich 15 bin, nicht mehr bei meinen Eltern. Mhm. Du hast auch überhaupt keinen Kontakt? Man telefoniert auch nicht und nichts? Nee. Und du weißt genau... Genau, ich habe jetzt letztens getroffen, aber von meinem Opa Beerdigung, da habe ich die zwar wieder getroffen, aber... Ja, also und die interessieren sich auch nicht für dich? Ja, also meine Mutter hat mich ja sozusagen rausgeschmissen, also wo ich 15 war. Ja, das ist ein ähnlicher Fall. Probleme gab. Ähnlicher Fall wie bei Tim vorhin. Ja, also ich würde mal sagen, bei mir ist es so ein bisschen schlimmer. Also ich war, also kannst du dir vorstellen, also im Gefängnis, im Heim, also im Wohnhaus. Mhm. Ich habe also sozusagen schon alles mitgemacht, also ich habe Probleme und... Also noch Problem, also ich bin jetzt seit 3 Monaten auch noch obdachlos, kann man so sagen. Ach du je. Ja. Du sagst, du bist auch drogenabhängig. Was für Drogen nimmst du? Also, aber ja, Hasch, also Kiffen. Also nur Kiffen. Ausschließlich Kiffen. Ja, aber das viel, sag ich mal, ne? Wie viel konsumierst du denn pro Tag? So 3-4 Gramm. Oh ja, das ist viel. Ja. Mhm. Deine Eltern waren drogenabhängig, solange sind du dich erinnern. Sind sie immer noch, solange du dich erinnern kannst. Ja. Du bist so quasi so aufgewachsen. Ja, also kann man so sagen. Was ist die schlechte? Also ich bin aber gut erzogen worden, ne? Also ich hatte kein schlechtes Leben, also dass mich vernachlässigt hätten oder sowas. Mhm. Aber ja, ich, wie gesagt, ich kann dich auch jetzt nicht so beschuldigen, dass die das in Schuld sind, ne? Mhm. Wie gesagt, aber irgendwie auch schon, ne? Also, irgendwie schon, finde ich auch. Ja. Das auf jeden Fall. Jetzt hängst du ja ziemlich weit unten, wenn du sagst, dass du auch nur obdachlos bist. Ja. Hast du einen Schulabschluss? Ja, also den habe ich auch. Also im Gefängnis habe ich nach meinem Hauptschulabschluss. Aber keine Ausbildung bisher? Nee, habe ich auch nicht. Wie soll es denn weitergehen, Sebastian? Ja, also das wollte ich mal von dir wissen. Also wie gesagt, also ich weiß nicht, ob ich in so eine Therapie, aber wie gesagt, ich war auch schon im Gefängnis, im Heim und... Mhm. Wie gesagt, da komme ich mir auch wieder so eingesperrt vor, weißt du, Domian? Ich habe viel schon mitgemacht also in meinem Leben. Verstehe. Natürlich muss aber irgendetwas passieren, weil du musst ja eine Zukunft aufbauen. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also würde ich auch nicht mich bei dir melden und Ja. Das liegt mir schon lange am Herzen. Ja. Also. Pass auf, Sebastian. Wir beide können jetzt hier im Rahmen der Sendung nicht mehr ausführlich reden, weil die gleich vorbei ist. Ja. Aber wir rufen dich sofort wieder an. Also in ein paar Minuten vielleicht. Ja. Es können sich noch ein paar Minuten hinziehen. Dafür legst du auf und wir melden uns gleich nochmal und dann machen wir mal einen Schlachtplan. Okay? Ja, okay, weißt du. Dunja, ich wollte noch fragen, kriege ich vielleicht ein Autogramm von dir? Genau, sagst du gleich deine Anschrift, okay? Ja, okay. Bis gleich, tschüss. Ja, ciao. In der Technik, Patricia Unger. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye-bye.